mal verschenken. Man darf nicht glauben, es ist ein Spiel. Denn wenn zwei Menschen einmal im Leben alles sich geben, das ist so viel. Vielleicht kann man sich öfter verlieben, doch eines Tages sieht man dann ein, man kann sein Herz nur einmal verschenken und dann gehört's nur einer allein.